Das World Title Match für All Out steht fest. Hangman Page verteidigt gegen den TNT-Champion Kyle Fletcher. Die Young Bucks haben wieder Geld und Daniel Garcia turned heel. All das besprechen wir heute in der Elite Hour. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Ja, wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian und bei mir ist heute der Thorsten. Wir sind wieder beide mal zurück. Also ich bin ja jetzt schon länger nicht dabei, aber ja, ich freue mich wieder dabei zu sein. Und Thorsten, hallo. Hallo, Team You Never Walk Alone, wieder gemeinsam am Start, ne? Genau, ja, nach einiger Zeit bin ich auch mal wieder in die Wrestling-Welt eingetaucht. War ein bisschen was los, wenig Zeit. Und ja, viel drumrum. Und ich habe mal wieder mir was reingezogen, ja. Und ich muss sagen, ich war richtig unterhalten. Gerade von Dynamite, das war schon echt eine richtig coole Show. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig in sehr vielen Teilen. Wie fandest du denn die Show? So. Generell. Es war definitiv eine der unterhaltsameren Weeklies, ne? Also jetzt rein auf Dynamite bezogen. Also ich fand das auch sehr unterhaltsam und es war halt viel hinführend zu All Out. Schauen wir mal, was da genau passiert ist und wie uns die einzelnen Sachen so gefallen haben. Genau, wir haben ja wirklich, ich habe jetzt mal hier auch die Card drauf, jetzt für All Out, sind ja doch schon einige Matches wirklich bestätigt. Einige werden noch drauf kommen, also gerade wenn man das Finish auch vom Main Event von Dynamite, dazu werden wir dann gleich, darauf werden wir dann gleich zu sprechen kommen. Wenn man das noch mit berücksichtigt, ich glaube, da wird auch noch was kommen in Richtung Tag Team Titles. Aber da wurde eigentlich bei dieser Dynamite so gut wie jedes Match wirklich angesprochen und ja, entweder mit Videopaketen, Matches oder Tag-Matches, also da wurde immer was aufgebaut. Und das hat mir auch gut gefallen, gerade für mich, der halt jetzt in den letzten Wochen halt jetzt nie eine komplette Show gesehen hat, sondern wirklich halt nur gelesen, mal auf YouTube was geguckt hat, aufgrund der Zeit eben das so ein bisschen verfolgt hat. Aber das war wirklich mal wieder cool, dass sie da jedes Match gefeatured hatten und das alles in 2 Stunden. Also das fand ich sehr, sehr kompakt und sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Eben, ne, dass alles seine Bedeutung hat und nichts jetzt irgendwie so grundsätzlich einfach nur so das berühmte von mir gepriesene Soda-Match war. Also hatte alles seinen Sinn und Zweck. Genau. Das Ganze startete tatsächlich mit Hangman Adam Page gegen Josh Alexander. Hangman Adam Page, das war ja noch so ein bisschen offen, was er jetzt machen wird, ne? Dann gab es ja, eine Promo von Kyle Fletcher bei Collision schon. Und also im Endeffekt, Hangman Adam Page hat hier gegen Josh Alexander von der Don Callis Family gewonnen. Das ist natürlich so ein typischer Aufbau. War ein gutes Match, aber ich muss sagen, ein bisschen lang. Also klar ist der World Champion, klar ist der Opener von Dynamite, die kriegen immer ein bisschen Zeit, aber ja, für mich war das jetzt kein wirklich wichtiges Match in dem Sinne, aber es war ein sehr gutes Wrestling-Match, kann man sich auf jeden Fall angucken und gewinnt nach der Buckshot Lariat und ich sag mal so, das Wichtige kam wahrscheinlich dann eher danach, ne? So sehe ich das auch, also das Match kann man sich anschauen, nicht? Also ich bin ja sowieso ein Josh Alexander-Fan, auch von seiner Zeit bei TNA, da hat er ja immer sehr gute Matches gebracht. Das konnte er jetzt hier noch nicht zeigen, weil die Don Callis Family hat halt im Moment vor ihm Okada, Fletcher und Takeshita. Da muss er im Moment noch ein bisschen hinten anstehen. Aber wenn seine Zeit kommt, dann sage ich euch, da steckt viel Potenzial drin. Ja, das Wichtige ist dann danach gekommen, weil dann hat ja der gute Herr TNT-Champion seine Ankündigung von Collision auch nochmal face-to-face dem World Champ gegenüber erklärt, ne? Ja, genau. Eine Challenge für All Out um den AEW World Championship. Ist eine sehr, sehr coole Sache, dass sie auch die Geschichte halt so ein bisschen damit aufgegriffen haben. Vor 6 Jahren Hangman Page als der junge, aufstrebende Star. Noch nicht wirklich da, wo er natürlich jetzt ist oder die letzten Jahre war. Und hat damals auch bei All Out im ersten AEW World Title Match gestanden gegen Chris Jericho. Und das hat Hangman Page ja auch als Vergleich benutzt. Und kam dann zu dem Schluss, dass ja wahrscheinlich ähnlich wie er damals, er sieht sehr viel in Fletcher, aber halt ähnlich wie er damals, er ist noch nicht ready, er ist noch nicht bereit für ja diese Last, die Verantwortung, AEW World Champion zu sein. Und ich habe so gedacht, okay, bei der, also es gab ja die Challenge von Fletcher und Hangman hat die akzeptiert und die sind ja dann auf die Route gegangen, okay, wenn ich das akzeptiere, dann tu mir einen Gefallen, lass Don Callis und die anderen Leute weg. Ich dachte ja, dass er so sagt, okay, es ist deine Chance, du gehst all out, wenn du verlierst, solange ich Champion, wirst du nicht mehr challengen. Also, das habe ich gedacht so, dass sie darauf hinausgehen, als kleine Stipulation in dem Sinne, aber ja, ist aber auch okay, weil so bringt man halt, ja, vielleicht dieses faire Main-Event One-on-One-Match. Aber ja, also ich fand es ganz gut. War eine nette Promo, auch von Fletcher vor allem. Also sehr starke Main-Event-Promo von ihm. Und ja, mal schauen, ob sie sich dran halten, ne, die Don Callis-Familie. Aber die haben ja jetzt erstmal fast 2 Wochen Zeit, um einen Plan, nicht 2 Wochen, knapp über eine Woche, haben sie Zeit, noch einen Plan zu schmieden, wie sie das umgehen können. Das werden Don Callis und Kyle Fletcher gewiss tun. Nee, also ich hätte so eine das dann nicht mehr herausfordern, Stipulation jetzt auch nicht gebraucht, weil ich denke mal, der Titelgewinn würde für Kyle Fletcher noch zu früh kommen. Und wenn er dann gegen Hangman verliert oder sag mal, sollte die Family dann doch eingreifen, irgendwie, dass dann ein unsauberes Finish, ein DQ-Sieg oder irgendwie sowas in der Art dabei rumkommt, ich glaube nicht, dass Kyle Fletcher dann eine längere Fehde gegen Hangman bringen wird. Da ich glaube, als nächster Herausforderer für Hangman wird dann MJF kommen, wenn er jetzt Mark Briscoe aus dem Weg geräumt hat. Weil er hat ja schon überdeutlich immer gesagt, er will sein Triple B zurückhaben. Ja, also ich sag mal so, ich denke, was aufgrund der Stipulation, die sie jetzt, aufgrund der Bitte, die Hangman jetzt hatte hier, die Story, die sie ja erzählen, dass die Don Callis Family, dass sie wegbleibt. Vielleicht ist es so, dass es wirklich ein One-on-One-Match wird, das verliert dann Fletcher und irgendwann später, vielleicht nächstes Jahr, ist er dann der unfair den World-Title gewinnt, weil er es ja im One-on-One nicht geschafft hat. Aber er will es unbedingt. Also das wäre so eine sinnvolle Story, die auf die man anspielen könnte irgendwann, vielleicht nächstes Jahr. Das wäre schon eine coole Sache, weil Kyle Fletcher wäre dann, wenn er den Titel unfair gewinnt, gerade so als erster Title Reign. Das wäre so ein Typ, das klingt immer doof, ne? Aber dieser Transitional Champion, dieser Heel Champion, wenn du merkst, okay, du willst jetzt einen neuen Face vielleicht da wieder reinbringen, ne? Ob es ein Ospreay ist, ein Darby Allin, wer auch immer das ist, ne? Weil ich glaube nicht, dass Hangman gegen den nächsten Babyface verliert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Kyle Fletcher, vielleicht bauen sie den dafür auf. Oder Takeshita oder so, einer von den beiden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben eins vergessen. Mhm. Vor dem Match wurde doch das neueste Mitglied des Kommentatorteams vorgestellt. Aber irgendwie habe ich das, also ich habe das ja auch mitbekommen, logischerweise, dass Brian jetzt kommen Tator ist, aber ist es nicht schon länger jetzt? Also ein Stücke, nee, der war doch schon öfter da, ne? Ja, aber dann immer nur so als Gastkommentar. Ah, jetzt okay, ist jetzt ja, ist er offiziell. Okay. Jetzt ist er offiziell. Okay, gut. Ja, ist natürlich auch cool, fand ich sehr schön. Also allgemein über den ganzen Abend, Brian Danielson am Kommentar ist einfach, er bringt halt so eine Lockerheit mit, aber halt eine fachliche Kenntnis logischerweise und halt auch eine gewisse Kredibilität, weil er ist einer der Besten, der diesen Sport, diese Kunstform, wie auch immer man es nennen möchte, je gemacht hat. Also er bringt da halt auch viel Begeisterung rein, so natürliche Begeisterung. Ne? Der auch gerade beim Main Event und so. Ja. Das ist einfach lustig, aber auf der anderen Seite halt wirklich sehr angenehm. Das finde ich auch. Und ich sag mal, also ist klar, dass er natürlich weiter Teil der Company ist. Und es wäre schon fast ein bisschen Potenzial verschwendet, wenn man ihn jetzt nicht in die Shows wieder irgendwie mit eingebaut hätte. Okay, im Ring kann er im Moment wegen seiner Verletzungsgeschichte nicht antreten. Vielleicht wird er das auch nie wieder. Und so hat man doch einen guten Posten für ihn gefunden, wo er weiter ein markanter Teil der Shows sein kann und seine Fachkenntnis, wie du sagst, und sich einbringen kann, auch vor der Kamera. So, ja, du hattest ja MJF schon angesprochen, Mark Briscoe, die haben ja auch ein Match bei All Out. Also übrigens, damit ist es offiziell dann auch. Es wurde dann kurz Zeit später offiziell gemacht, dass Hangman gegen Fletcher dann das Title Match sein wird, das World Title Match. Also ja, große Neuigkeiten direkt mal. Da haben wir quasi dann schon den Main Event dann jetzt auch offiziell bestätigt für diese Show. Genau, und dann haben wir MJF gegen Mark Briscoe. Das hat sich ja auch jetzt schon länger angedeutet, dass die ein Match haben werden. Und ja, bei Collision, also bei der nächsten Collision jetzt am Wochenende, oder ja, für uns dann halt, für uns jetzt morgen, für euch wahrscheinlich dann morgen oder heute, je nachdem, wann ihr den Podcast jetzt hört. Ich denke an eher heute Nacht, je nachdem. Naja, ich glaube, das wird dann am Samstag irgendwann sein. Ja, genau. Ja, da gibt es dann noch die, ja, die Auflösung der Stipulation. Die ist jetzt offiziell in den Shows noch nicht bekannt. Und ja, die haben auf jeden Fall, wird halt ein Stipulation-Match werden. Und ich glaube, die werden sich richtig geben. Und da gab es hier echt eine starke, starke Promo von MJF. Das ja, hat so seine Flitterwochen mit reingebracht in die Story. Er wurde ja auch kurz, ich glaube, letzte Woche war es, Ja, glaube ich, ne? genau. Hat er geheiratet und ja, das haben sie ganz nett hier mit reingebracht, weil MJF ist ja eigentlich jemand, der so was aus dem realen Leben ja nicht so gerne mit reinbringt, gerade weil es ist ja eigentlich was Schönes und MJF ist ein Heel, also ne, macht's ja eigentlich nicht unbedingt, aber ja, es ist anscheinend so auf Social Media viral gegangen, dass er gedacht hat, komm, bring ich's mal mit in die Wrestling-Story mit rein, Leute wissen eh so ein bisschen Bescheid. Und das hat er hier gemacht, eine sehr emotionale Promo. Also ja, von seiner besten Seite mal wieder, der gute Herr. Ja, schlechte Promo ist etwas, was MJF nicht kennt. Ja, also, boah. Er ist verheiratet gewesen für das Ganze, um Mark Briscoe ja, zu beenden. Also da geht's schon ganz schön persönlich zur Sache hier. Ich bin mal gespannt, was dann Mark Briscoe sagen wird bei Collision. Ob es da auch nochmal so eine feurige Promo gibt von ihm. Und ja, schauen wir mal. Dann gab es ein nettes Segment tatsächlich. Das fand ich echt lustig. Renee Paquette war Backstage mit den Young Bucks beim Catering. Und Ja. ja, das, die haben im Main Event dann bei dieser Show ein 500.000 Dollar Tag Team Match gehabt, also nicht Tag Team Match, aber es war, glaube ich, 10-Man Tag Team Match. Und ja, wir haben gemeint, ja, wenn wir das gewinnen, dann müssen wir nicht mal dieses schlechte, schlimme Essen essen. Und dann wollten sie sich dazusetzen zu denen, die im Catering sitzen. Ey, das war so witzig, ohne Witz. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass die noch am Start sind. Dark Order war dabei. Dann setzten sie sich an den anderen Tisch, weil sie dort abgelehnt wurden. Dann war Brandon Cutler dabei, der hat einen riesen Pop bekommen übrigens, von der Crowd. Also, der ist dann aber auch, der hat auch gesagt, nee, Leute, Aber ich habe keinen Bock auf euch. musst du dir mal vorstellen, Brandon Cutler, der den beiden bisher immer, egal in welcher Situation, immer am, in Anführungsstrichen, Rockzipfel gehangen hat. Selbst der guckt sie nicht mal mehr mit dem Hintern an. Ja, aber wer sie angeguckt hat, dann war auf jeden Fall der gute Herr, der da zukam, und zwar John Moxley. Da sind erstmal die, die an demselben Tisch saßen, erstmal geflüchtet. War sehr cool, sehr schönes Detail, um ihn als Bedrohung darzustellen. Macht ja auch Sinn. Also das war schon echt ein cooles Detail. Ja, aber wichtig ist ja, Und was er gesagt hat, ne? genau, ne, hat gesagt, ey Leute, ihr seid heute, der Deal ist immer noch on. Ihr müsst heute da sein. Ihr seid das beste Tag Team der Welt. Und wenn ihr da seid, wenn ihr dafür sorgt, dass wir gewinnen, dann $250.000 für jeden von euch. Ihr kriegt quasi den gesamten Betrag, obwohl sie ja insgesamt 5 Leute sind im Tag-Team-Match. Ja, 10-Man-Tag-Team-Match, wie auch immer. Und ja, das war natürlich ein Anreiz für die Young Bucks. Und ja, es gab sogar den Payoff am Ende. Ich habe es nicht gedacht. Dachte, die werden wieder. Weil so wie ich die letzte Woche mal so durchgeschaut habe, ich dachte, okay, die werden das jetzt noch weiterführen, aber das war wirklich so cool, der Aufbau hier, und dann am Ende gab es sogar den Payoff. Also war sehr nice. Naja, ich habe mir da schon beinahe gedacht, na, dann werden sie das Geld wohl kriegen, wenn da Mox schon ankommt und sagt, ey, pass auf hier, wenn wir gewinnen, dann könnt ihr die ganze Knete behalten. Na, aber ich fand ja besonders den Entrance der Bucks dann zum großen Main Event sehr geil, aber da kommen wir dann nachher noch zu. Ja, genau. Danach hatten wir das Tag Team Match rund um, ich sag mal, das TBS Championship Match, und zwar Mercedes Moné verteidigt gegen Riho dann bei All Out. Und ja, Riho ist auch mal wieder am Start. Und hier gab es das Tag Team Match Alex Windsor und Riho gegen Mercedes Moné und Emi Sakura. Ja, Riho und Sakura haben natürlich eine lange, lange Geschichte. Nicht nur in AEW, haben sie schon seit 2019 immer mal wieder Matches. Aber natürlich auch, ich glaube, die hatten sogar bei Full Gear damals ein Match oder so. Kann das sein? Und den Titel? Ich glaube, es war sogar so. Und ja, ist halt Schülerin gegen Trainerin, wenn man es so möchte. Und ja, Mercedes und Windsor haben ja natürlich immer noch ihre Fehde. Und die werden bestimmt auch bald wieder irgendwann im One-on-One aufeinandertreffen. Und ja, ist so ein Übergangsmatch, ne? Oder? Riho gegen Mercedes, eigentlich ganz nett. Definitiv. Also ich glaube jetzt nicht, dass Riho den Titel gewinnen wird. Da wird man jemand anders suchen, auch wenn es wahrlich bei AEW jetzt schwer wird, da eine glaubhafte Herausforderung zu finden, weil Mercedes ja eigentlich schon alles besiegt hat, mal abgesehen von Tony. Na, aber was sollte Toni jetzt auf den TBS-Titel gehen? Sie hat ja den großen World-Title. Nee, Riho, ja, letzte Woche überraschend zurückgekehrt. Ja, und mal gucken, wie lange sie diesmal bleibt. Bestimmt für das eine Match und dann ist sie wieder weg, wie immer. Ja, was glaubst du? Was hast du denn für Erwartungen? Ja, ich fürchte also, auch. Also wirklich. Naja. Hast du nicht AEW geschaut die letzten 6 Jahre? Aber wir haben unsere Inaugural Women's World Championess immer noch sehr gern. Ja, das auf jeden Fall. Das Match war jetzt, muss ich sagen, nicht so überragend. Man merkt halt, dass die alle in der Kombination noch nicht so wirklich im Ring gerestet hatten. Aber dafür ist so ein Preview-Match ganz gut, weil dann beim Pay-Per-View sieht es dann besser aus wahrscheinlich. Und, ja, haben sie jetzt erstmal ein Gefühl füreinander und ja, wird beim Pay-Per-View, denke ich, schon gutes Match. Und ja, also du hast gerade gemeint, ja, wer könnte denn diejenige sein für Mercedes Moné? Also, ich meine, ich baue ja Alex Windsor hier sehr stark auf immer wieder, ne? Sie ist ja immer noch in der Fehde drin und hat ja auch hier am Ende beim Finish dieses Matches, als Riho Sakura ja zur Aufgabe gezwungen hatte, da gab es diesen, wie nennt man das, Visual Tap-Out von Mercedes, also ja, nach der Submission oder in der Submission von Alex Windsor. Also ich glaube, vielleicht ist sogar Windsor die sie jetzt so groß aufbauen für einen großen Wechsel, Titelwechsel vielleicht sogar bei Mercedes. Man weiß es nicht, aber fände ich auch nicht schlecht. Ne? Nee, wäre ja dann gut, dann Mercedes mal vom TBS-Titel zu befreien. Punkt, Punkt, Punkt. Und dass sie dann auch in den Damen-Main-Event auch endlich einziehen kann und da dann mitwirkt. Und dann kannst du den TBS-Title Alex Windsor, die verteidigt dann vielleicht irgendwann gegen eine Athena, die dann auch endgültig komplett zu AEW wechselt. Ne? Ja, da sind spannende Entwicklungen möglich in der Zukunft. Jeden Fall. Ja, dann hatten wir Rene Paquette wieder backstage und ja, diesmal mit Ricochet und den Gates of Agony. Und ja, Ricochet hat einfach eine kleine Challenge, denn er wrestelt bei dieser Show Shelton Benjamin one-on-one und möchte auch, dass es hier one-on-one bleibt, also ohne Eingriffe, ohne Manager, Seconds, ne? Also sowohl seine Leute, die Gates of Agony, als auch ja, die, also MVP und Bobby Lashley vom Hurt Syndicate, sollten Backstage bleiben, damit es ein One-on-One-Match bleibt. Und ja, Gentleman's Agreement, ja gut, okay. Es wurde dann später eher nichts draus, aber ja, war zumindest mal eine nette Möglichkeit. Es hat ihm ja geholfen am Ende. Er hat Hurt Syndicate 1 ausgewischen können hier. Und ja, war am Ende dann sogar derjenige, der mit dem Sieg, ja, wie soll man sagen, davon gekommen ist, weil danach wurde er verprügelt. Aber dazu kommen wir dann. Ja, dann gab es ein Video und da, ich muss sagen, hier war der Teil der Show, den ich jetzt nicht so überragend fand. Das war der einzige Teil der Show. Wir hatten zwar ein richtig cooles Video an sich für das Tag Team Match, was es gibt bei All Out, und zwar FTR gegen Christian Cage und Adam Copeland. Ohne Titel, also einfach nur ein Tag Team Match. Vielleicht wird es sogar noch mit Stipulation. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ja. Man sollte auch nicht zu viele Stipulationen, ja, absolut, haben. Ja, absolut. Ich hätte aber einen Vorschlag für einen Tag-Team-Namen der beiden. Also man kann sie natürlich nicht mehr Edge und Christian nennen. Wie wäre es mit Cope and Cage? Ja, wären sie wahrscheinlich auch so genannt, oder? Genau, aber interessant ist ja, dass FTR war ja mit dem Video gar nicht so glücklich. Nee, also vor allem Stokely, also FTA, na gut. Aber Stokely hat da eher die größten Teil der Promo gehalten. Die kamen dann einfach raus, haben eigentlich gefühlt mit der ganzen Arena irgendwie Beef angezettelt. Dann gab es sogar noch eine körperliche Auseinandersetzung mit der Production Crew, mit dem Kameramann, den sie da niedergestreckt haben, weil er denen ein bisschen zu nah gekommen ist. Also, und dann war das Segment vorbei. Also irgendwie, ich weiß nicht, war ganz okay, aber mir hat es jetzt nichts gegeben, dass ich jetzt auf das Match irgendwie mehr Bock habe. Also, weiß ich nicht. War jetzt nicht so, dass das Match irgendwie heißer gemacht hätte. Da hätte man vielleicht eine FTA-Promo im Ring und dann kommen Cope und Cage dann raus und dann gibt's noch ein bisschen Brawl. Das hätte mir in dem Moment mehr gegeben. Ja, also klar, am Ende, man würde jetzt sagen, okay, die haben halt Heat erzeugt, ne, für mal 5 Minuten in der Show, aber naja, es wurde ja jetzt nicht so viel draus gemacht. Also gab es jetzt keinen großen Aufhänger in dem Sinne. Wir sind dann einfach wieder weggegangen und werden wahrscheinlich ein bisschen was zahlen müssen, weil sie da AEW Mitarbeiter ausgeschaltet haben. Also ja, das wird wahrscheinlich das Einzige sein, aber selbst das haben die ja jetzt nicht während der nächsten Minuten der Show irgendwie nochmal aufgegriffen, also die Kommentatoren, dass die da irgendwie jetzt ja Strafen bekommen haben oder so. Also ja, gut, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser gefunden, weil dann hätte es mehr Sinn gemacht, aber okay. Ja, irgendwie so im späteren Verlauf der Show, dass man sieht, wie sie der Halle verwiesen worden werden. Ne? Hast hier einen offiziellen Mitarbeiter angefasst, ihr geht jetzt, verlasst die Halle und für heute gibt's kein Geld. Ja. Ja. Ja, Renee Paquette war wieder Backstage, diesmal mit The Hurt Syndicate, und Shelton hat sich warm gemacht für das Match, was jetzt gleich kommt, gegen Ricochet. Und ja, und Renee hat quasi The Hurt Syndicate, also MVP und Bobby Lashley vielmehr, daran, ja, an, oder ich sag mal so, von Ricochets, fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Proposal, also seinem Vorschlag, hat sie ihnen berichtet, und ja, die haben das so akzeptiert, beziehungsweise Shelton hat sie ja akzeptiert für die anderen beiden. Und ja, das war vielleicht keine so gute Idee. Dann hatten wir Ricochet gegen Shelton Benjamin. Das Match ging 11 Minuten, das war so lustig, es war so unterhaltsam. Oh mein Gott. Das war herrlich. Oh, der Shelton, der kann so bedrohlich böse gucken, ne? Also wenn der sich umdreht und dann diesen Blick drauf hast, dann würde ich aber meine Beine sowas von in die Hand nehmen und weg wäre ich, ne? Da ist Flash eine Schnecke gegen. Ja, also natürlich, wie ihr wahrscheinlich euch schon denken könnt, ich meine, wir kennen es von Ricochet natürlich, ne? Und seinen Matches. Die Fans machen sich immer lustig darüber, dass er eine Glatze hat. Das Ding ist, Shelton Benjamin hat auch eine Glatze. Und natürlich, wie AEW ist, weil sie halt einfach irgendwo lustig sind, in der Match-Ansetzung. Sie haben natürlich auch den Referee Price Remsburg dazu genommen, wird das Match gebucht, der natürlich auch eine Klatze hat. Oder so. Also er hat ja eigentlich schon eine Klatze, ja doch, eigentlich schon. Und die Fans haben das natürlich innerhalb der ersten Minute sofort gecheckt. Es gab nur diese Ball-Chance und so weiter. Ricochet hat es dann noch aufgegriffen, hat dann noch einen Spot draus gemacht und es war einfach überragend. Also das Match, auch wie du schon sagst, die Match-Story ganz simpel, Ricochet versucht den irgendwie mit seinen Moves da rauszunehmen, aber irgendwann, er ist einfach zu arrogant und dann Shelton, er lässt ihn halt dafür bezahlen. Der hätte auch das Match gewonnen, aber natürlich das Gentleman's Agreement hält natürlich Ricochet nicht ein. Die Gates of Agony waren am Start, haben dann dafür gesorgt, einmal für die Ablenkung des Refs und dann natürlich auch ja für Ricochets Sieg. Und ja, bei All Out gibt es dann auch dort das Trios-Match. Aber könnte es vielleicht das Siegerteam vielleicht um die Trios-Titles gehen, mal schauen. Das Match war überragend. Also ich fand das so unterhaltsam, das war so lustig. Ja, definitiv. Also so zwei Leute, die auch vom Stil her ganz gut zusammenpassen. Ne? Also Shelton ist jetzt nicht so ein super Highflyer, aber durch seinen athletischen Ringerstil, also da hat er ganz gut zu Ricochet gepasst und man hat das ja auch immer, hat das erst so aufgebaut, dass Ricochet versucht, ihn zu beeindrucken. Das hat dann nicht so geklappt, aber irgendwann ist er dann doch durchgedrungen und dann sind die beiden sich ganz gut auf Augenhöhe begegnet. Man hat dann langsam auch gedacht, na, könnte Ricochet das vielleicht schaffen? Hatte aber eigentlich eher immer so doch eine leichte Tendenz zu Shelton gehabt und gesagt, na, nee, der ist so erfahren, das ist so ein Veteran, der wird Ricochet noch besiegen. Dann kam es aber doch ganz anders. Ja, man könnte es eigentlich so zusammenfassen. Shelton kann Leute gut rumwerfen und Ricochet kann gut rumgeworfen werden. Und das hat einfach da dementsprechend perfekt gepasst. Also das war wirklich auch eine coole Story. Am Ende dann, dass Shelton den dann nur durch den Ring einfach schmeißt. Das war so lustig. Und Ricochet kann es natürlich auch sehr gut sellen und alles. Also das war schon sehr, sehr nett. Und was am Ende dann natürlich ist, dadurch, dass es ja die Ablenkung gab, die Gates of Agony haben sich nicht dran gehalten an das Gentleman's Agreement. Dann kamen auch MVP und Bobby Lashley raus. Es gab einen Brawl und es gab den Brawl zwischen Bobby Lashley und Toa Leona. Bryan Danielson ist ausgemarkt für diesen Brawl. Und ich habe auch gedacht, warum sehen wir das Match nicht bei All Out? Singles Match, Bobby Lashley gegen Toa Leona. No rules, einfach fight. Also, ja, wer weiß, können ja noch ein Lights-Out-Match auf die Karte bringen. Also ganz ehrlich, wenn die das nächste Woche bringen bei Dynamite, das wäre so lustig. Ja, muss man mal schauen. Ja, wir sollten auch anmerken, also die Gates of Agony kamen ja noch während des Matches raus. Das hat dann für Ablenkung gesorgt, sodass dann Ricochet am Ende das Match auch tatsächlich gewonnen hat und dann MVP und Bobby erst danach kamen. Na, und aber der gute Shelton hat sich ja im Ring dann noch mit einem schönen Thrustkick an Ricochet gerecht, der denen wie eine schöne deutsche Eiche gefällt hat. Ja, dann hatten wir so ein bisschen einfach aus dem Nichts einen Cut zu einem Segment von Hook, der ja auf einem Dach irgendwo sitzt, wahrscheinlich in New York, in seiner Heimat. Da geht es so ein bisschen darum in seiner Promo, dass er ist ja nicht mehr bei die Ops ist, aber halt trotzdem, dass man sich halt ausgesprochen hat mit Joe und dass die trotzdem jetzt irgendwie sich nicht irgendwie, dass die kein Beef haben und so weiter. Und anscheinend soll es darum gehen, dass Hook entweder alleine steht oder vielleicht sogar einen Tag-Team-Partner jetzt bekommt. Ja, und er hat dann seine Sonnenbrille abgenommen, die er da auf hatte. Und ja, man könnte natürlich sagen, okay, vielleicht spielt das auf einen Return von Orange Cassidy an. Man weiß es nicht. Ja, was denkst du? Ja, also, wenn er jetzt noch eine blaue Jeansjacke angehabt hätte, wäre es natürlich ganz eindeutig gewesen. Aber das wäre durchaus ein interessantes Team. Ich bin da sehr gespannt, wie es da mit Hook weitergeht. Also so wahnsinnig lange ist er ja nun auch noch nicht zurück. Ne, ich hätte mir das jetzt gut vorstellen können, dass man das jetzt ihn eher so noch so ein bisschen zweifeln lässt und sagt, na, mache ich jetzt noch bei The Ops mit oder ist mir dieses Ersetzen durch Powerhouse Hobbs dann doch zu viel und ich bin eingeschnappt und gehe und so. Und dann hättest du da vielleicht eine gute Fehde draus stricken können. Aber so muss man mal schauen, was man mit ihm macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, mal schauen. Also war jetzt halt vielleicht mit das Unwichtigste bei der Show, muss ich sagen. Aber ja, mal schauen. Es ist halt noch nicht, ist halt noch in den Startlöchern, sagen wir es mal so. Dann hatten wir ja noch eine kurze Promo mit Tony Schiavone Backstage, der ja sowohl Kyle Fletcher als auch Don Callis interviewt hatte. Und ja, da geht es im Endeffekt nur darum, dass halt Callis begeistert ist, dass er das World Title Match hat und ja. Ist ganz okay. Dann hatten wir das Philadelphia Street Fight Match zwischen Timeless Tony Storm und Sky Blue. Das war auch lustig. Es ist halt Tony Storm in einem Street Fight Match. Timeless Tony Storm. Und da gibt's, ich sag mal so, nicht die typischen Waffen, nicht die typischen Spots. Es ist halt einfach auch ein bisschen lustig. Und ja, da gab es einige ja, interessante Dinge. Es gab diese Staple Gun, also wie nennt man das auf Deutsch? So eine Tacker, Ding, so ein Tacker, ne? Den Nennt man Tacker. das? Weil Staple Gun ist ja eigentlich eine, ne, aber gut. Auf jeden Fall ein Tacker, den sie, ich sag mal so, in Richtung, also Sky Blue hat das bei Tony Storm gemacht, in Richtung, ich sag mal, ja, intime Bereiche hat sie die verpasst. Das ja, sieht man ja nicht alle Tage, sage ich jetzt mal. Oder auch, was haben sie da noch benutzt? Die haben doch, wie hieß denn das? So eine Videokassette. So ein Tape, so ein Videotape-Ding, so eine Kassette haben sie benutzt. Also, das war schon sehr cool. Sehr, sehr anders mal kreativ, nicht so ein typischer Street Fight, wie man den schon wahrscheinlich im Wrestling tausendmal gesehen hat, ne? Ja. Und ja, war ganz nett. Ich meine, es baut halt auch so ein bisschen auf. Tony Storm verteidigt ihren Titel und zwar gegen Jamie Hayter, Chris Statlander und Tekla in einem Four-Way-Match bei All Out. Da gab es dann nach dem Match auch dann noch ein ja, Segment, wo dann auch alle mit dabei waren, ein Brawl und so weiter. Dann am Ende halt Tekla oben. Ja, ist wahrscheinlich auch die man da am meisten noch aufbauen muss, weil ja, mein Hater war ja schon Champ, Statlander ist auch schon seit Anfang an da. Die haben ein gewisses Standing, sage ich mal, aber Tekla ist halt erst seit, ich glaube, vielleicht 3 Monaten oder so da. Und dann, ja, ist schon sehr, sehr krass, dass die jetzt im World Title Match ist. Aber Ja, ja. warum nicht? Ich meine, Ja, klar. sie zeigt ihre Leistung. Ja, du warst ja jetzt längere Zeit nicht mehr dabei. Wie gefällt dir denn das Triangle of Madness? Also Thekla, Julia Hart und Sky Blue. Ja, also ich sag mal so, wenn die jetzt öfter auch Matches haben, dann funktioniert das schon. Ich glaube, die hatten jetzt auch mal, boah, das ist jetzt, das ist auch schon wieder ein Stück her, ne? Da hatten die ein Match auch mit Mercedes Moné, ein Tag Team Match. Das war eigentlich auch ganz, ganz nett. Also da habe ich schon gedacht, so, okay, kann was werden und so. Und ich finde ja auch so allgemein, dass die mal jetzt mal ein Frauenstable haben, ist eigentlich ganz nett. Es sind auch drei unterschiedliche Charaktere, ne? Also von daher funktioniert die Dynamik da ganz gut. Ja, ich finde halt, Tekla hat halt am meisten Charisma, mit Abstand. Ja. Das ist halt so das Ding. Ich denke, Julia und Sky sind halt so vielleicht die, so das, vielleicht die so ein Tech-Team sein können und Tekla halt so die mehr Singles-mäßig am Start ist. Ja. Naja, gut. Mal sehen. Ja, weil da Julia und Sky ja auch vorher schon als Tag Team gemeinsam unterwegs waren. Und irgendwo hat Toni ja gesagt, sollen ja auch dann irgendwann mal Damen-Tag Team-Titel kommen. Gut, ne? Brauchen wir vielleicht noch ein paar Teams. Harley Cameron versucht es ja auch, wenn wir da gleich drauf zu sprechen kommen. Ja, genau. Also Tony Storm gewinnt das Match nach dem Storm Zero und ja, auf den Stuhl sogar war es, glaube ich, ne? Genau. Und ja, das war eigentlich ganz lustig von Street Fight. Also kann man sich definitiv angucken, ganz unterhaltsam. Aber jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Ja, wird ein Four-Way-Title-Match dann bei All Out. Glaubst aber auch nicht, dass, also du glaubst aber auch nicht, dass da der Titel wechselt, ne? Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nee, nicht wirklich. Also Chris ist im Moment von den, ja, Chris und Jamie, die sind einfach nicht aufgebaut. Titel eigentlich auch nicht. Nee, nee, nee. Also es bleibt spannend zu sehen, wer sich hinlegen muss und welche beiden übrig bleiben. Also ich tippe auch in Gedenk, dass ja vielleicht die Death Riders noch um Chris herumscharwenzeln, dass sie vielleicht den Pin nehmen muss und dass man Jamie und Thekla dann so als potenzielle Fäden herausfordernd für Tony noch in der Hinterhand behält. Okay, ja. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Also, da bin ich jetzt noch so unschlüssig, wo das denn hingehen soll, weil da wird es halt schon langsam echt ein bisschen dünne mit Herausforderinnen für den Titel, weil dadurch, dass Mercedes halt jetzt auch verloren hat. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, da muss ich ehrlich sagen, da finde ich so das TBS-Title-Geschehen momentan so ein bisschen, ne? Also da weiß ich zumindest mehr, wo es hingeht, wo hingehen könnte, als jetzt hier beim World Title. Ja, mal schauen, was sie draus machen. Ja, dann haben wir Renee Paquette natürlich wieder Backstage. Diesmal mit Willow Nightingale. Die hat eine Challenge für Marina Shafir. Die fordert sie heraus. Aber dann kommt auf einmal Hardy Cameron und ja, spielt ein Spiel auf der Gitarre. Ich hatte heute Gitarrenunterricht übrigens. Das in der Ausbildung. Das ja. Ich hatte wieder, also wie soll man das sagen, PTSD. Ich kann keine Gitarre spielen. Ich habe heute versucht, eine Akkordfolge zu spielen. Es ging ganz gut, ganz okay, aber ja, es ist Vielleicht wirklich solltest was. du Unterrichtsstunden bei Harley nehmen. Ja, nee, das Problem ist, ich werde das wahrscheinlich nie benutzen. Ich muss es halt in der Ausbildung so ein bisschen mit lernen und ich werde es aber nie benutzen, weil ich halt nicht im Kindergarten arbeiten werde, aber und allgemein ist nicht so der Musik liebende Mensch bin im Sinne von, dass ich halt Musik selber mache. Ich höre gern Musik, ja, aber ich habe noch nie Musik gemacht oder noch nie was Musikalisches irgendwie gelernt und alles und habe das auch mittlerweile immer noch nicht vor mit 26. Also ja, war das ein bisschen interessant, dass ich natürlich bei dieser Show, bei der ich wieder, die ich wieder komplett sehe, dass der Harley Cameron mit der Gitarre reinkommt. Aber gut. Aber sie macht einfach Spaß. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hat dann was gesungen. Um Willow da ein bisschen, ja, aufzuheitern, aber ja, das hat nicht ganz so funktioniert. Willow hat dann gesagt, ja, komm, ist zwar ganz nice, aber ich glaube, du musst mal alleine deinen Weg gehen und ist dann weggegangen. Und dann haben immerhin Renee und Harley noch das, ja, Ständchen noch zu Ende gesungen, zu halb. Also, ja. Wie gesagt, das war auch wieder ein lustiger Moment. Also es gab wirklich viele lustige, unterhaltsame Momente hier. Und ja. Kann man mit in die Show nehmen. Ich weiß aber auch nicht, wo das hinführen soll, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Na gut. Ja, ich glaube, das geht da hauptsächlich in der Geschichte immer noch, dass sie, irgendwie kommen Willow und Chris auch nicht so voneinander weg, ne? Ja. Irgendwas Großes wird da noch passieren. Ja. Na Ne? gut, es wird Jetzt. ja wahrscheinlich dann Chris als Teil der Death Riders. Oder ich denke, die wird vielleicht in dem Match von Willow gegen Marina, wahrscheinlich bei irgendeiner Dynamite dann eingreifen und dann turnen, oder? Gegen Willow, würde ich jetzt mal sagen. Ja, mal wieder, ne? Ja, na gut, aber diesmal zumindest ist ja zu dem Main Event eingekommen, wäre dann gleich noch mit Daniel Garcia. Das ist zumindest, wo ich sage, okay, du hast mal zwei frische Leute da drin. Na, dann das wäre schon mal okay. Damit kann man arbeiten. Da So. hast du recht. Also, ja. Genau, jetzt haben wir übrigens, weil wir uns ja im Off vor der Aufnahme drüber unterhalten hatten, jetzt kam das Segment, wo erklärt wurde, was mit dem Unified Title bei AEW bei All Out passiert. Ja, da gab es eine kurze Grafik. Da hatten wir dann die drei Matches, die es geben wird. Und zwar, also es wird am Ende ein Three-Way-Match bei All Out um den Unified-Title. Das Lustige ist, Okada ist in dem Match hier drin, also in einem dieser Qualifier-Matches. Also wenn er jetzt gegen Oku verliert, ist er dann nicht mehr Champ oder wie geht das? Nö, nö, ich verstehe das dann so. Oku wird dann Champion, geht dann als Champions Match. Also Witzig. die drei Quali-Matches: Okada gegen Oku, Takeshita gegen Bones und Beast Mortos gegen Mascara Dorada. Aber zumindest ist das ja konsequent, weil in dem Titel steckt ja irgendwo die Continental Championship. Und es war ja auch immer das beim Continental Classic, war ja der Titelträger auch immer im Turnier mit drin. Na, also das ziehen sie zumindest mit diesem Titel komplett durch. Da steht nicht der Champ außen nebenbei und wartet, wer der sich denn als Herausforderer beim großen Event offenbart. Nee, der Titelträger, der muss sich auch erst qualifizieren. So wie beim Fußball, der Weltmeister ist auch nicht automatisch für die nächste WM qualifiziert. Der muss auch erst durch die Mühle wieder durch. Ja, macht natürlich alles Sinn, auf jeden Fall. Aber ist halt im Wrestling, sage ich mal, eher untypisch. Deswegen, ja. Ja gut, ich sag mal so. Aber dafür muss ich echt sagen, wenn sie das so durchziehen, dann ist es ja gut, weil dann ist es zumindest einheitlich und ja, ich sag mal gebunden, ne? Wie du schon sagst, dann ist das halt immer so bei dieser Regel. Dann soll es aber so sein. Dann ist es kein Ja, Problem. eben, dann ist es ja Ne? wenigstens konsequent, ne? Und ich sag mal, dann hat dieser Titel auch ein Alleinstellungsmerkmal. Absolut, ja. Also haben wir Okada gegen Oku. Ja gut, jetzt wird Okada gewinnen, ne? Dann, Aber wird bestimmt ein geiles Match. ja, schauen wir mal. Okada bei Collision. Ich weiß ja nicht, ob der da Bock hat. ja, Takeshita gegen Bowens. Das wird Takeshita gewinnen. Wird aber, denke ich, auch ein gutes Match. Und mein Favorite wahrscheinlich von den dreien. The Beast Mortos gegen Mascara Dorada. Ja, es wird der Beast Mortos gewinnen, der dann wahrscheinlich auch den Pin fressen wird im Title Match bei All Out, weil Okada Takeshita ist die Fehde, aber Takeshita hat noch ein IWGP Title Match jetzt bald in einem Monat oder so. Das heißt, er wird nicht verlieren. Also braucht man jemanden, der den Pin fressen kann. Und ja. So sehe ich das auch. Ich glaube, jeder, der sich diese Grafik anguckt, wird das durchschauen können. Aber gut, Wrestling, auch wenn es vorhersehbar ist, ich sag mal so, solange es uns unterhält und die Matches gut sind und es irgendwo, na, ich meine, es ist jetzt ja nicht der World-Title, davon hängt jetzt nicht alles ab. Es ist okay. Es gibt den Leuten eine gute Chance, gerade Beast Mortos, der mal in einem Pay-Per-View-Title-Match ist. Ich meine, wann haben wir das mal? Ist ja auch cool für den. Also man muss ja irgendwo auch immer mal die positiven Dinge das sehen. Und es sind alles drei gute Leute, also ganz ehrlich. Aber das ist so, muss ich ehrlich sagen, es ist so, wenn du bei dem WWE-Spiel hier, was es gibt, 2K, wenn du da so ein Universe-Mode-Match bookst, einfach Okada gegen Takeshita gegen Beast Mortos, das würde man eigentlich nicht booken. Das ist so ein Match, das würde da einfach rauskommen, ne? Sowas in der Art. Aber gut. Ja. Genau. Kommen wir zum Main Event. Und da hatten wir das Ten-Man-Tag-Team-Match. Ja, das Siegerteam kriegt die $500.000. Ja, also es ging um was in diesem All-Star-Tag-Team-Match, wenn man es so möchte. Wir hatten die Death Riders, John Moxley, Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta zusammen mit den Young Bucks, die, ja, wie Thorsten es schon angesprochen hatte vor ein paar Der Minuten ein über... Mugshot-Entrance. Ja, einen richtig interessanten Entrance hatten, wie irgendwie jede Woche. Die haben immer was Neues. Ja, ist ganz nett. Aber immerhin hat sie Justin Roberts als die Young Bucks, Matt und Nick Jackson angekündigt. Es wird wieder langsam, geht Ja, wieder Richtung Normal. obwohl man aber sagen musste, beim Entrance war es diesmal ja die Einblendung. Also man hat, wie gesagt, so Fahndungsfotos der beiden. Man kennt das ja aus den USA, wenn da jemand verhaftet wird, dann gibt es diese schönen Mugshots, wo er da vor dieser Wand steht, ne, und sich fotografieren lassen muss. Und das war das. Und was auch interessant war, die beiden, die Namenseinblendung, das waren die Realnamen der beiden. Ja. Na, also das und auch geil, Matt hat das zuerst gar nicht mitbekommen und Nicholas hat das dann irgendwie so auf der Seitenanzeige da gesehen und musste ihn erst mal drauf aufmerksam machen und dann guckt Matt dahin und oh, dann ging er, dann war wieder alles zu spät. Ja, also es war schon wirklich, es ist immer wieder interessant, wie sie das Ja. da weiterhin durchziehen, den Entrances mit dem Gimmick, auch mit dem Segment davor in der Show, das war ja auch unterhaltsam. Ja, die haben natürlich hier ihr Match gehabt, gegen, ja, zwei, wenn man es so möchte, Sets of Champions. Und zwar hatten wir einmal Brodido, also Brody King und Bandido, die Tag Team Champions, die neuen Tag Team Champs. Und die Trios Champs, die gefühlt schon ewig lang Trios Champs sind, seit einem halben Jahr oder so. Und zwar die Ops, Samoa Joe, Katsuyori Shibata und Powerhouse Hobbs. Ja, das Match, das war ein absolutes Party-Match. Also genau sowas stelle ich mir bei einer Weekly-Sache vor. Also bei einer Weekly-Show, so ein Match, du baust Sachen auf, du greifst Sachen von vorher auf. Also es ist einfach genau so, was wir sehen. Und die Leute haben Spaß, man hat Spaß beim Zugucken, also zumindest ging es mir so. Sowas ist cool. Du hast doch viele Stars da drin. Es sind so viele gute Leute da drin in diesem Match. Eigentlich nur gute Leute, wenn man es so möchte. Und jeder hat seinen Part da auch sehr, sehr gut gespielt. Die haben nur ich sag mal, nur das Nötigste rausgehauen. Also das, was auch immer einen Pop bekommt. Gab es jetzt keine Leerlaufphasen und ja, am Ende jetzt wieder All-Out-Action mit Dives, mit allem drum und dran. Und ja, am Ende gibt es dann quasi den unfairen Sieg der Young Bucks gegenüber Bandido. Und ja, die Young Bucks wollen eigentlich mit dem Sack Geld, der auf dem Kommentatorentisch lag, davonlaufen aus der Arena. Aber Brody King hatte was dagegen. Dann gab es noch einen Brawl. Also ja, die Young Bucks gewinnen die 500.000 und jetzt haben sie wieder ein bisschen Cash und vielleicht, Thorsten, nutzen sie ja das Geld oder einen Teil des Geldes, um sich ein Tag Team Title Match für All Out zu bucken. Naja, zu kaufen, bucken können sie ja nicht mehr. Also Naja, sie haben ja, sich ich ja verstehe, nicht. was du meinst da. Ne? Genau. Ja, also wir werden definitiv, egal ob sie da jetzt noch ein Titelmatch gegen Brodido auf der Card bekommen, ob es dahin geht, oder zumindest aber auch, werden wir jetzt deutlich andere Young Bucks dann in den Weeklies sehen, die dann wieder wer sind. Und Ja. ich kann mir vorstellen, die erste, ja, in Gedenk an das Segment vorher. Die erste Sache nächste Woche bei Dynamite wird, wie ein Brandon Cutler so ganz kleinlaut wieder angeschlichen kommt. Erstens das und die müssten eigentlich das, was sie in dem Video bei dieser Show gesagt haben. Ich glaube, was wollte Matt Jackson? Ich glaube, der wollte, dass sie wieder Kaviar essen und so. Und Nick Jackson wollte das Geld einfach nutzen, um noch mehr Geld im Casino zu machen. Und Ja, wenn da. sie das als Segmente bringt, das wäre so witzig nächste Woche. Ja, so Bugs in Vegas. So ein bisschen, ja. Und obwohl, ich weiß nicht, wo die nächste Woche sind, aber das wäre wirklich witzig, wenn sie das bringen. Und dann haben sie kein Geld mehr und sind sie wieder da, wo sie vorher waren. Das erinnert einen so ein bisschen an damals an Corbin bei WWE, ne? Boah, das kann ich nichts zu sagen. Naja, gut, okay. Nee, Das habe der ich nicht hatte geschaut. Baron Corbin, der hatte da auch mal so eine Storyline. Da hatte er erst war er wer, dann hat er alles verloren und naja. Und dann hat er doch wieder Geld irgendwo herbekommen. Ja, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja, dann gab es halt wie, ach so, ja, entschuldige. Nee, alles gut, alles gut. Okay, ja, da gab es nach dem Match dann ein Brawl natürlich zwischen den Fraktionen nochmal und ja, irgendwann gab es dann, also wurden die überwältigt, also die Babyfaces wurden überwältigt von Death Riders und dann kam aber Darby Allin heraus, hat dann versucht, komplett alles wieder zu metzeln, aber natürlich ist es nur Darby Allin, es funktioniert dann nicht unbedingt. Ja, dann gab's, ich sage mal so, er hatte zumindest Moxley erstmal, aber dann kam jemand im Kapuzenhoodie, obwohl Kapuzenhoodie macht eigentlich auch keinen Sinn, ist ja doppelt gemoppelt, in einem Kapuzen-Oberteil, einem Pullover. Eine vermummte Gestalt. Naja, vermummt war er in dem Sinne ja nicht, aber er hatte einfach seine Kapuze drüber. Ja, genau. Im Pullover. Tief das ist eine Kapuze. Ja. Hat dann Darby von hinten attackiert und er nimmt ja die Kapuze ab, er zieht sie nach hinten und es ist Daniel Garcia. Ja, Daniel Garcia ist wieder Red Death. Und zwar bei den Death Riders. Und ja, Hugh sold out Chance gab's natürlich. Brian Danielson war fassungslos am Kommentatorenpult. Ja, noch einer seiner, man könnte fast sagen, Schüler oder einer seiner Gegner, ja, die er ja overgebracht hat irgendwo mit Utah und Daniel Garcia. Jetzt beide bei John Moxley. Also, ja, das wird ihm nicht so schmecken. Ja, und dann gibt's noch den Curbstomp gegen Darby Allin, einmal neben den Stuhl und dann nochmal auf den Stuhl. Das sah ganz böse aus, aber es ist halt Darby Allin, der nimmt halt solche Moves, ne? Wir kennen es. Und ja, damit geht die Show off air. Daniel Garcia turned heel. Also mich hat das wirklich überrascht, muss ich sagen. Ja, klar gab's da immer mal, es gibt ja bei vielen, ne? Wir haben es ja schon angesprochen, Chris Statlander. Dann, also es gibt bei vielen so, auch Daniel Garcia hatte ja auch schon das Match mit Moxley, hatte jetzt auch letzte Woche, ne? Ja, bei Collision, ne? Ja, also bei ihm waren die Anzeichen schon etwas deutlicher als bei Chris, weil er ja nach seinen Matches auch immer schon ziemlich bedröppelt war und enttäuscht geguckt hat. Und da hat er jetzt nach dem Match gegen Moxley bei Collision, hat er ja auch zum Beispiel Matt Menard beiseite geschubst. Na, und da hat's ja schon gemerkt, also bei ihm ist der Frustlevel am Anschlag, und da hat man vielleicht schon eher mit sowas rechnen können, als es jetzt vielleicht bei einer Chris ist, weil die ja bisher immer ziemlich konsequent sagt, nee, lass mich in Ruhe. Also zum Marinas Avancen. Mhm. Ja, also das Ding ist, also wenn sie so ein Angle machen, weil Darby wrestled Moxley in einem Coffin-Match bei All Out, deswegen wundert mich das, wenn sie diesen Angle machen, warum nicht beim Coffin-Match oder danach? Hm. Weil, ganz ehrlich, jetzt hat man halt so ein bisschen Heat für Daniel Garcia, aber bis sie zu dem Heat wirklich kommen, wird es ja wahrscheinlich erst, das haben wir als nächsten Wrestle-Dream, ne? Im Oktober. Ja, genau. Also wieder ins Jetzt, da gibt es wahrscheinlich dann Darby gegen Garcia. Ja, also. Aber da hast du völlig recht. Das wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn man jetzt bis All Out dann nichts weiter gemacht hätte. Und bei All Out sich Darby gegen die gesamten Death Riders irgendwie durchsetzt. Und es sieht schon fast so aus, dass er Mox in den Sarg stopft. Und dann kommt die unbekannte Gestalt an und wendet das Blatt dann noch und dann demaskiert sich Daniel Garcia und ist dann der Typ, der dafür schuld ist, dass Darby im Sarg gelandet ist und Mox das Match gewonnen hat. Na, genau, also das hätte vielleicht mehr Impact gehabt, ja. Naja, definitiv. Weil hier war das halt irgendwie, deswegen war es auch für mich überraschend so, okay, warum jetzt hier Main Event von Dynamite's Match ist vorbei, die haben ja gewonnen. Also ich weiß jetzt nicht, was da jetzt der Riesenaufhänger war und ja, aber okay, war ein Schocker am Ende nochmal für Dynamite und ja, die Show eigentlich ganz nett abgerundet. Es gab, wie gesagt, sehr, sehr viele Facetten bei dieser Show. Sehr viel Ernstes, sehr, sehr viel Comedy, sehr, sehr viel Unterhaltsames, also mir hat es sehr gut gefallen, nachdem ich schon wieder erst nach längerer Zeit eine komplette Wrestling-Show gesehen habe und ja, hat mich auch gefreut, das jetzt wieder zu besprechen. Hast eine knappe Stunde erzählt dazu. Ja, fand ich wirklich eine sehr unterhaltsame Show und ganz ehrlich, ich freue mich auf All Out, wenn ich mir auch die Card so angucke. Ist ja so gut wie fertig schon die Card, wenn man es so möchte. Ich glaube, das Tag Team Title Match wird noch drauf kommen. Ich denke mal, Polido gegen die Young Bucks, was wahrscheinlich mein Match of the Night wird. Also das ist ja, die hatten ja schon bei Dynamite dieses überragende Match gehabt vor ein paar Wochen, Monaten. Ja, ich glaube, einen Monat oder so war das. Das war ja auch schon richtig, richtig gut. Und ja, also von daher, da habe ich richtig Lust drauf. Vor allem, weil die Show, ich meine, das unten richtig gelesen zu haben, bei diesem einen Spieler da, um 3 Uhr nachmittags Ortszeit kommt. Richtig. Und zwar Hintergrund, die war ja eigentlich später an dem Tag geplant. Und dann hat sich ja WWE wieder gedacht, wir setzen was dagegen und hat Wrestlepalooza, übrigens ein ehemaliger ECW Pay-Per-View, zurückgebracht und wollte den zeitgleich bringen zu All Out. Und dann hat Tony gesagt, nö, dann machen wir unsere Show früher. Ja, ist, glaube ich, so ähnlich wie bei All In bestimmt, ne? Da hat er es ja auch gemacht. Ich hoffe nur, dass die Show diesmal nicht mit Hangman gegen Fletcher dann wieder 6 Stunden geht. Ich habe keinen Bock, wieder bis um 3 nachts zu sitzen, wenn ich um 19 Uhr anfange, Wrestling zu schauen. Ich glaube es zwar nicht, weil das jetzt nicht so eine große Show ist, aber ich sag mal so, die Matches auf der Card, also, die sind schon nicht verkehrt. Und auch wenn es jetzt, man muss ja sagen, dadurch, dass wir halt jetzt All In hatten, dann Forbidden Door, All Out ist ja jetzt wirklich so dieser Pay-Per-View, wo man sagt, okay, das ist typische AEW-Kost. Das ist schon eine stabile Show. Also das wird alles aufgebaut, alles war bei dieser Show. Und da habe ich echt Lust drauf. Es sind echt wichtige, coole Leute. Also die haben wirklich so gut wie alle Stars auch drauf auf der Karte. Also bis auf wahrscheinlich Swerve, wenn ich das jetzt so sehe. Und Ospreay. Das Ja, sind eigentlich okay, so die zwei beiden. beiden, die zwei beiden, die jetzt nicht, zwei beiden, die beiden, die jetzt nicht auf der Karte sind. Ja, Mai, aber bei denen ist es ja nachvollziehbar wegen den Verletzungen und den OPs, ne? Ja, ne, das, also All Out, das wird spannend und ich glaube auch der erste AEW Pay-Per-View in Kanada, ne? Ja, Oder? tatsächlich. Da wird auf jeden Fall interessant. Ja, würde ich sagen, nach jetzt so wie eine Stunde, genau eine Stunde eigentlich, können wir das Ganze auch beenden. Ich habe mich sehr gefreut, wieder das mal besprechen zu dürfen, wieder Wrestling schauen zu dürfen. Hat mich echt ja positiv gestimmt, auch jetzt für die Zukunft. Also, ja, diese Woche war jetzt nicht so überragend, muss ich sagen, bei mir, aber als ich das heute gesehen habe, die Dynamite-Show, da war ich wieder sehr positiv gestimmt, sagen wir es so. Und ja, das ist ja auch irgendwo das Ziel, eine Wrestling-Show, eine Unterhaltungsshow, dass sie einem ja positive Gedanken bringt. Und das hat es bei mir auf jeden Fall getan. Also, das fand ich sehr schön. Und ja, würde das Ganze auch beenden. Ich gebe dir dann natürlich gleich wieder das Schlusswort. Ja, danke fürs Zuhören. Und ja, hoffentlich hören wir uns die nächsten Wochen wieder mal gucken. Ich weiß es natürlich noch nicht, kann ich aber nie sagen, aber vielleicht wird es bei mir nicht so eine lange Pause wie jetzt beim letzten Mal sein. Und ja, danke fürs Zuhören. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Und ja, Thorsten hat das Schlusswort. Ciao. Ja, danke auch von mir. Danke, dass ihr zugehört habt und hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserer Dynamite Review. Ja, ich möchte diese Show Wardlow widmen. Der ist die ärmste Socke im Roster, weil der Gute hat sich schon wieder verletzt. Der hat so das Glück, immer wenn er gerade wieder da ist, kriegt er wieder eine Verletzung und fällt wieder Monate aus. Ich hoffe, dass er irgendwann mal den Dreh bekommt und wieder etwas länger an den Shows teilnehmen kann, weil ich glaube, da ist vielleicht doch noch Potenzial, wenn man so das richtige Plätzchen für ihn findet. Danke euch auf jeden Fall. Wünsche euch ein schönes Wochenende, entweder zu haben, gehabt zu haben oder mittendrin zu sein. Und bis denn.